Was ist es? Der Alban hat ja auch sein geregeltes Leben und dann halt so, irgendwann muss ja halt ja dann, wenn du den Weg gehst, so einen Beruf oder Musik. Und das dann alles hinzuschmeißen, ist ja halt so einfach. Guck mal, der Alban ist zum Beispiel in meinen Augen jemand, der sein Geld mit seiner Kunst macht. Ja. Also? Was will er nicht machen? Danke, mein Schatz. Ja, das ist, sonst geht da und geht nichts vorbei, weil man als Musiker in dem Sinne den Kopf zu voll hat von seinem eigenen Kram. Man hat schon die Zeit, sich drum zu kümmern, das auch irgendwie zu verkaufen. Außerdem bist du ja als Musiker immer derjenige, der die eigene Musik am meisten kritisiert. Und du brauchst einen, der definitiv absolut davon überzeugt ist, dass das das Geilste ist, was mit dir über den Weg gelangt ist. Du meinst, du musst ja auch, oder? In der deutschen Musikbranche gibt es so einen Moment, Kindin, wo du sagst, ah, endlich mal was Neues. Ist ja nichts da. Absolut. Ich krame gerade. Aber da kommt jetzt verdammt viel hoch, ne? Allein aus der DDR und aus Russland, was da jetzt an Bands durchkommt, denke ich, gibt es wohl einiges Neues in absehbarer Zeit. Und gestern, das war wohl der Anfang. Nee, das ist nicht. Nee, das ist ein jährliches Rocktreffen, was die da machen, wo die halt immer so Bands aus allen möglichen europäischen Ländern spielen lassen. Ja, oder was jetzt hier in Trier läuft, ne? Das Rockforum in der Tufa. Wo die halt wirklich allen Musikern hier rum die Möglichkeit gern aufzutreten, ne? Egal, ob sie Normen haben oder nicht, ne? Egal, ob sie eher schon auf der Bühne stehen oder nicht, ne? Und das mache ich immer mit dem Festival doch genauso. Das hier läuft doch ein bisschen größer, ne? Ja, zumal Michael Kiesling ist dabei, der Leindecker ist dabei und... Als was? Als, Also die machen das Forum und halt auch als Musiker, ne? Und da kommen schon Manager, die sich angucken, was ist da noch dabei, was kann man da... Oder wen kann man da raus? Die haben da in dem Sinn so richtig Verein gegründet, wo jetzt dann die ganzen Rockmusiker dann auch zu Kur sitzen und was weiß ich, ausgewählt gern sind. Und die dann jetzt halt erst wirklich so die Förderung der Szene betreiben. Ja. Halt schon ganz gut. Die hatten am Freitag, wollten die halt hier das große Treffen, haben halt die ganzen Trierer Musiker gejammt. Und da gibt es hier dazu, gibt es einen offenen Kanal, das kann übertragen und so Kram. Das verfolgt man jetzt total. Den gibt es auch zu wenig Musiker, um das irgendwie als Verein zu ziehen. Ja. Ja, jetzt könnte er abhauen. Mit der Mike und Saarbrücken. Mike wird sie nicht mehr als Brücken. Mit Saarbrücken zusammenlaufen. Ja. Brücken allein. Gibt es einen dritten Saarbrücken, ne? Es gibt in Förderverein Rock. Förderverein gibt es. Und da gibt es diesen Rockbeauftragten, aber das ist alles absolut die Klüngelwirtschaft. Also extrem. Ich stell dir mal vor, Büttlinger jetzt Rockbeauftragten kennen oder so, wir werden uns dann nie wieder ums Sauerwasen getroffen. Nie wieder, wir werden uns doch alle aus dem Weg kommen. Jeder hätte versucht, sein Stück von dem Kuchen abzuschneiden. Ja. Ja, ehrlich. Stell dir mal vor, Sinalco PS hätte plötzlich Erfolg gehabt. Was für Neidgefühle dann plötzlich entstanden wären. Also ich konnte nur sagen, dass ich zum Wilmer gesagt habe, wie die Platte gebrochen haben, hoffentlich schaffe ich jetzt mal, damit ich das eh nochmal von mir schaffe. Ja. Aber ich kenne sehr viele neidische Geschichten, ja. Die sind auch wirklich da. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel Namen nennen, oder könnte dir Namen nennen, die neidisch darauf sind, dass es wieder Uwe, Jörg, Moller und mich gibt. Mhm. Das ist real. Das ist wie ein Kindertheater. Ehrlich. Mhm. Also wo ich manchmal manche Sprüche anhören muss, wo ich dachte, wie das so was schon mal gehört. Ja. Das ist aber normal. Aber bitte bleib vor der Tür, weil du ja nichts anderes, ne? Ist normal. Also ich hatte mich mal mit dem Jörg, mit dem Hähnchen drüber unterhalten, wo der sagt, der Einstellung da drin ist halt, so denkt halt nicht jeder, wo man uns halt drüber... Also ich hatte halt gesagt zu mir, dass ich sau gerne mal wieder ein Projekt mache, wo man einfach die beste Songs so von Elspend und Ivan hingeht und die neu durcharrangiert, so richtig mit Bläser, sagt man so. Die genialste Idee überhaupt, mit die Idee, die schleppe ich persönlich jetzt schon über Jahre mit mir rum, so ein bisschen mit Big Band Sound und so. Ja, hier, ne? Optimal. So, und da sagt er zu mir, ich traue mich das nicht. Denn das?